Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der verschwundene Nachbar. Die Klimaverschiebung spielte sich direkt vor meinem Fenster ab. Dicke Wolken schoben sich vor die Sonne und kühlten mein Büro um ein paar Grad ab, was aber auch nichts daran änderte, dass ich, schwitzend, auf meinen neuen Klienten wartete. Er hieß Zeiler und hatte mir am Telefon einen lukrativen Deal versprochen. Als er mein Büro betrat, kühlte meine Vorfreude merklich ab. Ich habe im Lotto gewonnen. Wunderbar. Wunderbar. Und jetzt suchen Sie jemanden, mit dem Sie Ihr Glück teilen möchten. Da sind Sie bei mir richtig. Ich möchte mir einen Traum verwirklichen. Und einmal einen Privatdetektiv reich beschenken. Einmal im Leben Privatdetektiv sein. Niemand hindert Sie daran. Ich möchte zusammen mit einem Profi ermitteln. Und was springt für mich dabei raus? 2.400 Franken 25. So genau wollte ich es nicht wissen. Diesen Betrag habe ich im Lotto gewonnen. Abzüglich Verrechnungssteuern. Ich bin bereit, die ganze Summe zu investieren. Kein Problem, kein Problem. Bei mir ist Ihr Geld gut angelegt. Ich möchte Tag und Nacht an Ihrer Seite stehen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Zusammen werden wir den Fall lösen. Was für ein Fall? Ein Nachbar. Walter Pfaff. Er ist seit 3 Wochen oder länger spurlos verschwunden und niemand kümmert sich darum. Dem Mann ist vielleicht etwas zugestoßen, ein Verbrechen, und wir werden es gemeinsam aufklären. Sie möchten mit mir zusammen nach einem verschwundenen Nachbarn suchen? Eine tolle Idee, finden Sie nicht? Sie könnten alleine nach ihm suchen und ich würde Ihnen telefonisch hilfreiche Tipps geben. Nein, ich möchte die Arbeit eines Privatdetektivs hautnah miterleben. Meine Arbeit besteht hauptsächlich darin, Fragen zu stellen und zu warten. Ich habe bereits Vorarbeit geleistet. Pfaff hat offenbar keine Familienangehörigen und die Wohnung ist noch immer auf seinen Namen gemietet. Er hat niemandem im Haus gesagt, dass er weg sein werde. Zudem gehen in der Wohnung junge Menschen ein und aus. Vielleicht hat er seine Wohnung untervermietet. So etwas ist lukrativ. Das hätte er dem Hausbesitzer melden müssen. Ja, und wenn der Mann auf einer Kreuzfahrt ist oder auf einem Biobergbauernhof sich selber sucht? Das werden wir herausfinden. Er ließ nicht locker und legte die Geldscheine auf meinen Schreibtisch. Ich dachte an die unbezahlten Rechnungen und nickte. Zeiler sprang begeistert auf und wollte sofort mit den Ermittlungen beginnen. Ich schaltete die Espressomaschine ein. Wir müssen systematisch vorgehen. Sie befragen die Leute und ich ziehe daraus meine Schlüsse. Ich soll die Arbeit erledigen und Sie zählen nur eins und eins zusammen. Wenn es sich um einen Mann mittleren Alters handelt, kann ich die Befragung übernehmen. Weshalb nur bei einem Mann mittleren Alters? Ich leide an ein paar wenigen Phobien. Wer tut das nicht heutzutage? Diese Phobien sind hinderlich, wenn ich als Privatdetektiv ermittle. Dann sollten Sie das mir überlassen. Nein, wir werden gemeinsam ermitteln. An welchen Phobien leiden Sie? Venustraphobie, auch Kalligynephobie. Das sind die Phobien vor schönen Frauen. Die schönen Frauen können Sie mir überlassen. Ich leide auch an einer Phobie vor jungen Menschen. Oh. Dafür gibt es in der Fachliteratur keinen Begriff. Ha. Vielleicht wird man diese Phobie eines Tages nach mir benennen. Ja, und wie äußert sich diese Phobie? Kriegen Sie Hautausschläge, wenn Sie jungen Menschen begegnen? Ich kriege Atemnot und rechne jederzeit damit, überfallen, ausgeraubt, erschlagen, erstochen oder ausgelacht zu werden. In dieser Reihenfolge? Ich kann nichts dagegen tun. Sie könnten sich in einem Altersheim anmelden. Das geht nicht. Alle Betreuer und alle Pfleger sind junge Menschen. Einzig bei den Hells Angels und Althippies fühle ich mich geborgen und sicher. Privatdetektiv ist nichts für Sie. Ich leide an einer Polizistenphobie, muss diese aber ständig überwinden. Ich leide auch an Pognophobie, eine Phobie vor im Gesicht behaarten Männern. Wenn Sie so weitermachen, werde ich mir einen Bart wachsen lassen. Bitte nicht. Lassen Sie mich an Ihrer Arbeit teilhaben. Ich erhöhe das Honorar um 12 Franken 95. 12 Franken 95? Ja, eigentlich habe ich 2.412 plus 1 Franken 25 im Lotto gewonnen. Aber ich leide auch an einer Triskaidekaphobie, alles was mit der Zahl 12 plus 1 zu tun hat. Sie wollten mir 13 Franken vorenthalten. Ach, ich bitte Sie, diese Zahl in meiner Anwesenheit nie mehr auszusprechen. Er schaute weg, als er die restlichen 13 Franken minus 5 Rappen auf meinen Schreibtisch legte. Eine Stunde später standen wir vor der Wohnung des Mannes, der spurlos verschwunden war. Auf mein Klingeln öffnete eine junge Frau. Ist was? Dieser Mensch ist einer ihrer Nachbarn. Er atmet schwer, weil sie jung und gut aussehend sind. Es geht nicht, Maloney. Ich muss weg hier. Ist der Mann krank? Das ist krass. Wenn es ansteckend ist, sollte er sofort verschwinden. Ich kann Sie beruhigen, wenn es ansteckend wäre, dann stünde ich jetzt nicht ruhig atmend vor Ihnen. Ich werde eine andere Spur verfolgen, Maloney. Ja. Dann können wir uns jetzt in aller Ruhe unterhalten. Und weshalb sollten wir das tun? Sie sehen nicht aus wie diese Typen, die einem eine Bibel andrehen möchten. Im Gegensatz zu den Bibelkundigen habe ich mehr Fragen als Antworten. Und was kriege ich dafür? In jungen Jahren sollte man nicht alles von der materiellen Seite betrachten. Sie haben keine Ahnung. Ja, und genau deshalb bin ich hier. Erlösen Sie den ollen Meloni und beantworten Sie ihm ein paar Fragen. Okay. 50 Franken. Und nicht länger als 20 Minuten. Und nur Fragen. Keine Anmache. Sie ließ mich eintreten. Die Wohnung sah gepflegt und aufgeräumt aus. Die Möbel passten nicht zu der jungen Frau und die junge Frau passte nicht zu den Möbeln. Sie zeigte auf ein Sofa, doch ich hatte keine Lust, mich zu setzen. Sie blieb ebenfalls stehen und stützte sich an einem sperrigen Holzmöbel ab. Pfaff? Ja, das steht an der Klingel. Aber ich kenne den Mann nicht. Sie wohnen in seiner Wohnung und kennen ihn nicht. Ich wohne nicht hier. Ich bin nur hier, um durchzulüften und die Pflanzen zu gießen. Ich sehe keine Pflanzen und die Fenster sind geschlossen. Na und? Mein Auftrag lautet, durchlüften und die Pflanzen zu gießen. Und wer hat Ihnen den Auftrag erteilt? So ein Typ, der mich auf der Straße angequatscht hat. Sie lassen sich von Typen auf der Straße anquatschen. Ich lasse mich auch von Ihnen anquatschen. Die 20 Minuten sind jetzt dann durch. Sind sie nicht. Hat der Typ Sie bar bezahlt oder stellen Sie Rechnung? Rechnung? Ich bin doch nicht blöd. Bar auf die Hand. Durchlüften und Pflanzen gießen. Dafür darf ich hier pennen und die Küche benutzen. Und was ist mit dem Briefkasten? Der braucht weder eine Lüftung noch Wasser. Aber er sollte regelmäßig geleert werden. Das macht der Typ selber. Und wie heißt der Typ? Keine Ahnung. Er klingelt jeweils um 7 am Abend. Ich betätige den Türöffner. Er leert den Briefkasten und geht wieder. Das hört sich reichlich mysteriös an. Ach was. Früher hatte man Nachbarn, die man bitten konnte. Heute muss man das anders organisieren. Sie glauben, dass Herr Pfaff Sie und den anderen Mann bezahlt? Wer denn sonst? Und jetzt ist die Zeit um. Wehe, Sie vermiesen mir diesen Job. Hab keine Lust, wieder zu Hause um Asyl nachzufragen. Sie sind Asylsuchende. Nein, aber meine Mutter behandelt mich wie eine, wenn ich nirgendwo unterkomme. Als ich in mein Büro zurückfuhr, überlegte ich mir, alles hinzuschmeißen und künftig nur noch in fremden Wohnungen nicht vorhandene Pflanzen zu gießen. Später erhielt ich von meinem Klienten eine nach verwirrtem Geist ausschauende Kurzmitteilung auf dem Handy. Ich konnte nicht ahnen, dass es das letzte Lebenszeichen meines Klienten war. Den Anruf der Polizei erhielt ich am nächsten Morgen. Als ich mich auf den Weg machte, ahnte ich bereits, dass ich ab sofort wieder alleine ermittelte, da mein Klient dazu nicht mehr in der Lage war. Seine Leiche war im Fluss treibend gefunden worden. Üble Sache, Maloney. Der Mann hat sich vermutlich in den Fluss gestürzt, weil ihm klar wurde, dass er seine Ersparnisse einem Scharlatan anvertraut hatte. Der Mann hatte keine Ersparnisse, nur einen Lottogewinn. Und den hat er mir nicht anvertraut, sondern als Honorar offeriert. Und weshalb hat der Mann Sie engagiert? Um nach einem Nachbarn zu suchen, der spurlos verschwunden ist. Die meisten Leute wären froh, wenn ihre Nachbarn spurlos verschwinden. Wem sagen Sie das? Für Ihre Nachbarn wäre das ein Sechser im Lotto. Wir haben sein Handy sichergestellt. Er hat gestern Nacht eine SMS verschickt. Auf Ihr Handy, Maloney. Er wollte sich wahrscheinlich mit jemandem treffen und dieser jemand wollte ihm keine Auskunft geben. Noch kennen wir die Todesursache nicht, Maloney. Die meisten Leichen, die wir aus dem Wasser ziehen, gingen entweder freiwillig rein oder verunfallten. Betrunkene oder Bekiffte gönnen sich ein Bad und tauchen für immer unter. Mein Klient wurde ermordet. Das kann schon sein, Maloney. Was für eine Mitteilung hat er auf ihr Handy gesimst? Rupo. Rupo, ist das ein Name? Vielleicht eine Abkürzung. Kann aber auch sein, dass er sich vertippt hat. Wir werden in seinem Umfeld nach einem oder einer Rupo suchen. Ich glaube nicht, dass Sie den Mörder in seinem Umfeld finden werden. Herr Zeiler war auf der Suche nach einem verschwundenen Nachbarn. Und das sollten Sie auch tun, wenn Sie den Fall lösen möchten. Verschwundene Nachbarn interessieren uns nicht. Solche Fälle überlassen wir gerne den Amateuren. Kümmern Sie sich darum, Maloney. Ohne mich hätte man Sie längst in irgendeinem Archiv zu all den anderen Staubfängern gestellt. Sie verwechseln wieder einmal Ursache und Wirkung, Maloney. Das tue ich nicht. Sie sind die Ursache und ich bin die Wirkung. Die Polizeiarbeit unterscheidet sich grundlegend von dem, was Sie machen, Maloney. Wir stellen sicher, analysieren und ziehen unsere Schlüsse. Sie trinken einen Whisky, füllen das Glas nach und trinken noch einen Whisky. Ich nutze meinen Verstand, während Sie im Internet googeln. Ich nutze alle verfügbaren Quellen. Unsere Arbeitsweise ist meteorologisch und wissenschaftlich. Meteorologisch? Kein Wunder, fegt ein warmer Wind durch Ihr Oberstübchen. Ich meine methodisch. Ihnen kann so etwas nicht passieren. Ihr Wortschatz ist so schmal wie Ihr Budget. Ich aber kann aus dem Vollen schöpfen. Ehe er dies erneut tat, verschwand ich und fuhr zu jener Wohnung, in der ich auf eine junge Frau und viele Fragen gestoßen war. Doch diesmal öffnete mir niemand. Dafür traf ich auf eine andere Frau, die ebenfalls klingelte. Möchten Sie auch zu Herrn Pfaff? Wer möchte das nicht? Leider gehört er zu den Menschen, die auf Telefonanrufe nicht reagieren. Ich hoffe, dass es ihm gut geht. Weshalb sollte es ihm nicht gut gehen? Wenn Sie Herrn Pfaff kennen würden, dann wüssten Sie das. Herr Pfaff wurde von seinen Nachbarn seit Wochen nicht mehr gesehen. Ja, das ist nicht ungewöhnlich. Er lebt sehr zurückgezogen und widmet sich ganz seinen Studien. Und was sind das für Studien? Weshalb sollte ich Ihnen davon erzählen? Weil ich nicht danach fragte. Was möchten Sie von Herrn Pfaff? Nur die Bestätigung, dass er noch lebt und er weiß, wer sich in seiner Wohnung aufhält. Aber natürlich lebt Herr Pfaff noch. Ich würde es gern von ihm erfahren. Und ich würde gerne wissen, wer Sie sind. Maloney ist mein Name. Ich bin Privatdetektiv. Können Sie sich ausweisen? Wohin soll ich mich ausweisen? Haha. Wenn Sie mich zu einem Café einladen, erzähle ich Ihnen mehr über Herrn Pfaff. Das klingt nach einem guten Angebot. Ein paar Straßen weiter hat es ein wunderbares Café. Da wollte ich immer schon einmal hin. Sie führte mich durch mehrere Seitenstraßen, zwei Sackgassen und wieder zurück in jene Straße, in der Herr Pfaff lebte, wenn er noch lebte. Beim zweiten Anlauf klappte es und wir landeten in einem Café, in dem junge Menschen in schönen Anzügen saßen und an großen Tassen nippten. Ich nehme einen kolumbianischen Latte mit einem Schuss Kakao, danach einen afrikanischen Traum und schließlich einen jamaikanischen Rhythmus mit Karamell. Sie möchten auf meine Kosten drei Kaffees hintereinander trinken. Wenn ich schon einmal hier bin, als Studentin kann ich mir das nicht leisten. Wie teuer ist so eine Tasse? Oh, zwischen 8 und 15 Franken. 8 bis 15 Franken? Darf man dafür die Tasse gleich mitnehmen? Was möchten Sie über Herrn Pfaff wissen? Zum Beispiel, wo er sich rumtreibt, wenn er nicht in seiner Wohnung ist. Herr Pfaff ist praktisch immer in seiner Wohnung. Im Moment wohnt eine junge Frau bei ihm. Eine junge Frau? Hey, gehören Sie zu den jungen Menschen, deren Gehör durch MP3-Player geschädigt ist? Eine junge Frau. Das wäre fantastisch. Ein Durchbruch. Weshalb ist es ein Durchbruch, wenn es Herr Pfaff mit einer jungen Frau treibt? Herr Pfaff war in jungen Jahren ein grandioser Maler. Leider hat er später fast alle seine Werke eigenhändig zerstört. Oh. Ich habe über ihn eine Seminararbeit geschrieben und ihn aufgesucht. Seither versuche ich, ihn dazu zu bringen, wieder zu malen. Die junge Frau hat weder Herrn Pfaff erwähnt, noch, dass sie Modell stehen soll. Pfaff würde das auch nicht an die große Glocke hängen. Er ist psychisch labil. Ich kann das beurteilen. Ich studiere neben Kunstgeschichte auch Psychologie. Ah, dann kennen Sie sich auch mit Phobien aus. Darüber habe ich gerade eine Arbeit geschrieben. Es gibt fast nichts, vor dem nicht irgendwer eine Phobie entwickelt. Das ist hochinteressant. dass Pfaff wieder ans Malen denkt. Das ist eine fantastische Neuigkeit. Lassen Sie uns jetzt bestellen. Diese Neuigkeit muss gefeiert werden. Garçon? Sie tat es, indem sie auch noch ein Stück Kuchen bestellte, das so teuer war, dass ich darin Perlen oder andere Schmuckstücke vermutete. Um einen größeren Betrag erleichtert, ging ich zurück zu Pfaffs Wohnung. Diesmal reagierte jemand auf mein Klingeln. Mist, verdammter, ich muss raus. Habe ich das Ihnen zu verdanken? Mir haben Sie wenig bis gar nichts zu verdanken. Wer hat Ihnen gesagt, dass Sie raus müssen? Der Typ, der mich auf der Straße angesprochen hat. Der Mann, der täglich Pfaffs Briefkasten leert. Heute war er früher da, hat danach geklingelt, war richtig aufgeregt, der Typ, und hat mir gesagt, dass ich meine Sachen packen soll. Sind Sie ein Pfaff-Modell gestanden? Sehe ich aus wie jemand, der sich vor alten Knackern auszieht? Herr Pfaff war früher ein bekannter Maler. Na und? Ich mach mir nichts aus Bildern. Ist doch langweilig. Ich stehe mehr auf DVD und so. Können Sie mir den Typen beschreiben, der Sie angequatscht hat? Na, so ein Typ halt. Kriegt der Typ für 50 Franken eine Beschreibung? Ziemlich groß, dünn und brav. Trägt vermutlich kein einziges Tattoo. Tragen Sie ein Tattoo? Ich verziere meinen Körper nur mit Schusswunden. Ziemlich krass. Hab den ganzen Körper voller Tattoos. Sieht man aber nur, wenn ich mich ausziehe. Mach ich aber nicht für 50. Ja, ich erwarte auch nicht, dass Sie sich vor mir ausziehen. Mich interessiert nur Herr Pfaff und der Typ, der Sie auf der Straße angesprochen hat. Pfaff kenne ich nicht. Und der andere Typ ist auf Drogen. Hab ich sofort gemerkt. Da muss man vorsichtig sein. Ist jetzt aber auch egal. Ich ziehe aus und ich suche mir eine andere Unterkunft. Wenn Sie was wissen, rufen Sie mich an. Sie gab mir ihre Handynummer und zeigte auf eine große Tasche, die neben der Wohnungstür stand. Ich schaute mich noch einmal in Pfaffs Wohnung um, ohne zu wissen, wonach ich suchen sollte. Es deutete nichts darauf hin, dass Pfaff im Sinn gehabt hatte, zu malen. Als ich wieder in meinem Büro war, erhielt ich einen Anruf. Dies ist die nette Stimme Ihres Telefonanbieters. Da Ihr Anschluss seit Monaten nicht mehr benutzt wurde, wollten wir uns vergewissern, dass die Leitung noch lebt. Im Gegensatz zu den Klienten eines gewissen Privatdetektivs. Haben Sie ein Humorseminar besucht oder einen Clown verschluckt? Die Welt ist aus den Fugen, Maloney. Und daran sind Sie nicht ganz unschuldig. Im Vergleich zu den Damen und Herren Politikern ist mein Beitrag zum Elend der Welt ziemlich gering. Uns ein Leichenfund gemeldet wird, dann können wir fast immer davon ausgehen, dass Sie etwas mit der Leiche zu tun hatten. Sie haben noch einen Toten gefunden. Ja. Walter Pfaff, sagt Ihnen der Name etwas, Maloney. Damit war endgültig klar, dass Pfaff nie wieder Bilder malen würde. Ob dies ein großer Verlust für die Menschheit war, konnte ich nicht beurteilen. Dass sein Tod etwas mit dem Mord an meinem Klienten zu tun hatte, schien dafür naheliegend zu sein. Im Polizeipräsidium saß ein junger Mann, der die Leiche Pfaffs gefunden hatte. Er machte einen übernächtigten Eindruck. Wer ist das? Meloni ist mein Name. Ich bin Privatdetektiv. Im Rahmen unseres Sozialprogrammes laden wir immer wieder arbeitslose Privatdetektive ein, damit diese von den Ermittlungsmethoden der hiesigen Polizei profitieren können. Erzähl uns doch einmal, was vorgefallen ist. Ich war mit Walter Pfaff befreundet. Er wollte sich in ein einfaches Holzhaus in den Bergen zurückziehen, um wieder zu malen. In der Zwischenzeit habe ich mich um seine Wohnung gekümmert. Sie haben eine fremde junge Frau beauftragt, Blumen zu gießen, die nicht vorhanden sind. Und Sie haben täglich den Briefkasten geleert. Was man halt so macht für einen guten Freund. Und Sie hatten in den vergangenen 2 Wochen keinen Kontakt zu Pfaff? Er wollte allein sein und ich habe das respektiert. Weshalb sind Sie gestern Nacht zu dem Haus gefahren? Ich wollte ihm Lebensmittel bringen. Das Haus ist ziemlich abgelegen. Und haben Sie eine Leiche gefunden? Er war nicht im Haus. Deshalb suchte ich die Umgebung ab. Mitten in der Nacht? An einem abgelegenen Ort ohne Licht? Ich benutze eine Taschenlampe. Ich bin eher zufällig auf die Leiche gestoßen. Er muss da schon länger gelegen haben. Wahrscheinlich hat er getrunken und ist ausgerutscht. Die Todesursache steht noch nicht einwandfrei fest. Es kann auch sein, dass er sich umgebracht hat. Vielleicht hat er eingesehen, dass er nicht mehr malen kann. Sagt Ihnen der Name Zeiler etwas? Zeiler? Ja. Nee, sagt mir nichts. Mischen Sie sich nicht einmal, Uli. Wir werden Pfaffs Leiche obduzieren lassen. Danach sehen wir weiter. Hey, was machen Sie da? Ich wollte nur testen, ob die Kamera meines Handys noch funktioniert. Dann kann ich jetzt gehen? Sie halten sich zu unserer Verfügung. Wie lange? Bis Sie sich nicht mehr zu unserer Verfügung halten müssen, Herr Schmutz. Der Mann stand auf und ging. Ich blieb und sah zu, wie der Polizist in die Tastatur des Computers hämmerte und dazu unverständliche Laute von sich gab. Schließlich wandte er sich wieder mir zu. Üble Sache, Maloney. Tom Schmutz ist kein unbeschriebenes Blatt. Mehrere Vorstrafen wegen Einbruch und Diebstahl. Er lügt vermutlich unter Pfaff auf dem Gewissen. Weshalb aber und Diebstahl die Leiche und weshalb jetzt und nicht schon früher? Er hat jeden Tag Pfaffs Briefkasten geleert. Er muss einen Grund dafür gehabt haben. Und was ist mit der Frau, die Blumen gießen sollte? Ich werde sie mir vorknöpfen. Das habe ich überhört, Maloney. Was ist eigentlich mit Zeiler? Kennen Sie mittlerweile die genaue Todesursache? Der Mann wurde erstochen und ist danach in den Fluss gefallen oder gestoßen worden. Er wollte herausfinden, was mit Walter Pfaff geschehen ist. Wenn er wusste, dass Pfaff und Schmutz befreundet waren, dann hat er sich vielleicht mit Schmutz getroffen. Vielleicht, hätte, könnte. Wir benötigen Fakten, Maloney. Ihr Klient wollte Privatdetektiv spielen. Das ist gefährlich und nicht sehr intelligent. Intelligente Menschen tun so etwas nicht, die überlassen die Arbeit der Polizei. Wenig später saß ich in einem leeren Restaurant und starrte auf eine Speisekarte, ohne wirklich hungrig zu sein. Als ein Mann mit hängenden Schultern auf mich zugeschlurft kam, verging mir der Appetit vollständig. Ich rief die junge Frau ohne festen Wohnsitz an. Wir trafen uns beim Italiener. Oh, Pizza könnte ich jeden Tag essen. Darf ich mir irgendeine aussuchen? Suchen Sie und essen Sie. Ich bezahle die Rechnung. Und dafür kriege ich von Ihnen eine klitzekleine Auskunft. Dann möchte ich aber auch noch ein Tiramisu essen. Meinetwegen. Sie essen nicht mit? Ja, mein Tagesbudget reicht nur für eine Mahlzeit. Ich würde Ihnen ein Stück abgeben. Ich bevorzuge eine Auskunft. Okay. Was genau sollten Sie in Pfaffs Wohnung machen? Durchlüften und Pflanzen gießen. Wenn Sie mir nicht die Wahrheit sagen, dann esse ich die Pizza und Sie dürfen zuschauen. Das ist ja krass. Wie lautete Ihr Auftrag? Ich sollte nach etwas suchen, habe aber nichts gefunden. Und nach was sollten Sie suchen? Ein Hinweis auf einen Lagerraum. Aber da war nichts. Ich habe unzählige Male alles durchsucht und nichts gefunden. Und weshalb ist dieser Lagerraum so wichtig? Das hat mir der Typ nicht gesagt. Ist das der Typ? Das ist ja krass. Wie viele Megapixel hat Ihr Handy? Ich bin noch nicht dazu gekommen, Sie zu zählen. Ist es der Typ? Ja, klar. Ich glaube, ich bestelle auch noch einen Salat. Sie bestellte und ich ging. Frau Molinas war eine eifrige Studentin und deshalb traf ich sie an der Uni. Die Nachricht von Pfaffs Tod nahm sie mit einer Mischung aus Bestürzung und Wut auf. Als ich ihr von Schmutz und dem ominösen Lagerraum erzählte, ging ihr ein Licht auf. Vor ein paar Wochen wurden bei einem Kunstraub mehrere wertvolle Bilder gestohlen. Sie glauben, dass Pfaff und Schmutz etwas damit zu tun hatten? Walter Pfaff hat schon einmal einen Kunstraub begangen, sich aber selbst angezeigt. Er kam mit einer bedingten Gefängnisstrafe davon. Und ich hatte so gehofft, dass er wieder malen würde. Schmutz hat Pfaff ermordet und wollte mit den Kunstwerken abhauen. Doch Pfaff hat sie in einem Lagerraum versteckt und Schmutz wusste nicht wo. Er wartete vermutlich, bis in der Post eine Rechnung oder sonst eine Benachrichtigung des Lagerhauses eintraf. Sie müssen zur Polizei gehen. Bis der zuständige Beamte den genauen Sachverhalt kapiert hat, ist Schmutz über alle Berge. Zudem hat Schmutz auch meinen Klienten auf dem Gewissen. Er hätte Ihnen gefallen. Er litt an unzähligen Phobien. Und Sie sind sicher, dass Schmutz auch Ihren Klienten getötet hat? Er hat mir eine Nachricht aufs Handy gesendet, aus der ich nicht schlau werde. Vielleicht kann Ihnen eine schlaue Studentin weiterhelfen. Rupo, sagt Ihnen das etwas? Im Zusammenhang mit Phobien? Zum Beispiel. Die Rupophobie ist die Phobie vor Dreck. Mein Klient wurde im Wasser gefunden, nicht im Dreck. Schmutz ist ein Synonym für Dreck. Er hat mir den Namen seines Mörders gesimst. Vermutlich reicht das vor Gericht nicht aus. Ich kenne einen Jurastudenten, der Ihnen weiterhelfen kann. Ich verzichtete dankend und fuhr ins Polizeipräsidium. Es dauerte eine Stunde, bis ein paar fleißige Beamte alle in Frage kommenden Lagerhäuser telefonisch angefragt hatten. Schmutz war gerade dabei, einige der gestohlenen Kunstwerke in einen Lieferwagen zu laden, als die Polizei ihn überwältigte. Im Namen der alten Meister, Sie sind verhaftet, auf der Stelle. Okay, okay. Ich gebe zu, dass ich zusammen mit Pfaff einen Kunstraub begangen habe. Aber mit seinem Tod habe ich nichts zu tun. Walter Pfaff ist erschlagen worden. Und Jonas Zeiler wurde erstochen. Der Reihe nach, Maloni. Zuerst benötigen wir ein Geständnis im Mordfall Pfaff. Danach kommt Zeiler. Ich kenne niemanden, der Zeiler heißt. Er hat sich mit ihnen getroffen. Weil er eine Phobie vor Schmutz hatte, schrieb er in einer Kurzmitteilung Rupo. Rupo? Ist das ein Kreuzworträtsel, Maloni? Schupo? Oder muss man das rückwärts lesen? Opur. Die Rupophobie ist die Phobie vor Schmutz. Und was hat das mit mir zu tun? Ich heiße Schmutz, dusche aber täglich. Er leugnete 2 Wochen lang, doch dann gestand er beide Morde. Ich traf mich zur Feier des Tages mit der Studentin, die aber in Begleitung eines Mannes war, der vermutlich eine ganze Wohnung voller Doktorhüte vorzuweisen hatte. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der verschwundene Nachbar.